Hey, Holly. Komm on, ne? Schöne Zeit und so. Hä? Am allerfeinsten. So, holy shit. So lach ist es doch feust, die zwei Geschichten ähnelten sich, ob obligatorisch oder wohl ich mich nicht ums Morgen, so wie ist das Morgen bis jetzt, für mich fürsorglich, dort wurde die Schönheit durch die Finger rinnt und du sie fangen lässt. Große Gewinne, Menschen mit kleinen Köpfen, kleine Menschen mit großen Köpfen, die in simplen, in Licht gedimmten Zimmern, die größeren Geschöpfe auf den Schultern sitzen, besitzen und möchten zum ersten und zweiten, zum dritten, in Breiköcheln, in Brokkoli und Maisersdöschen, das Pornhöschen, das Runde und das belegte Brötchen. So nach ist es Orpheus, Theater und Täuschung. Ach, ich esse mein Feedback. Das ist der erste Schnee, der fällt. Hieß der Geist, wie ist die Scheune nach dem Winter leer? Und ist klüger, ist man erst hinterher. Ich wünsch, ich wär der perfekte Ehemann. Und dann ein Leben lang oder nebenan am Schädelrand ein Rätselraten. Sie fragen mich nach Beruf, Lebensahnung, Lebensverplanung. Man kennt mich. Wenn ich dich mit Brotspitzen vernichte, siehst du danach aus wie ein Fleisch, das rote Schnitzel, wie Papier, das rote Skizze. Mensch, oder der rote Midget, der rote Bridget Jones, rote Christmas, Listerine, Mr. Biene, Hardliner, Waschsteiner, niemand und gar keiner, Warcry, hier, yeah. Ein paar Viper, maßgeschneidert, Haaresbreit durch Mark und die Beine, zu jeder erdenklichen Tageszeit, Schlagzeile, Stapelbar, Markenzeichen, und immer dann, wenn ich mich besuche, um den Tag zu bringen, bringe mich besuche um den Tag, besuche den Tag, Schnappatmung, der Beauftragte, Beavis Juice, Beavis Juice, Beavis Juice, Beavis Juice, Beatle Juice, was bietet sich täglich hier? Wie Bilder? Reset all she wants. That's the game. Backfight, ich lauf so lange wie der Akku hält. Immer der Sonne entgegen oder den blinkenden Windmühlen. Rauche Shisha, trinken Afari, Safari, Afri, aber keine Vita Cola. Zocken FIFA, doch halten nix von Schmiergeld. Wie Griechen, wie Akropolis. Mutomaten schlachten mit den Hofnarren. Loslassen, Sophie, Says und Garde, Schlampe. Ich liebe die Testplanes, Kinden, Pale, Pale wie Mondlicht. Es geht mir mit dir, es geht mir ohne dich. So gut, Sophie, nicht die aus dem Rotlicht, nicht die aus dem Showbiz, nicht die Sophie, die die Elbe oder Donau sticht. Er ist eine Farce. Es ist eine Farce wie der Brustpanzer von Herkules 246 von Capsule Tech. Immer dann, wenn es auf Outpost schneit, geschmiedet an den Reaktor, Druckbehälter, Nobius vertont die Zeit. Hass wird gesellschaftsfähig, wird gepredigt, Paco Schriftsteller mit Esser-Shit-Presser. Ich sag mal so, muss ich mir erstmal die Haare blond färben, damit die Blonden von mir ablassen. Ich fang an blond zu hasseln, momentan sagt mir Dresden, kannst du mein Herz füllen. Diese unendliche Leere, ein Zeichen würde reichen. Ich geb Geld aus, ich vermehre meine Stratosphäre, der Wasserhahn läuft auf der Chemotoilette. Ich wette, die Blonde treff ich jetzt um die Ecke, wie ist das bloß? Immer Domino, jetzt der Bart von Ice Age 3. Mit dem allein. Diese Wohnblocks. Ja. Komm mal rein hier. Da draußen ist es kalt. Mit diesen Wohnblocks, den die Server, schau sie dir an Festplatten, such den USB-Port. Dein Herz mitten Schritt, mach am Montag, Mittag, Abend. Dieser Blick, ich geh vorbei, wie wir der Mond der Aufnahmen erhaben. Es reicht für zwei, wir sehen. Und zu werten zum Sein, zum Wachen auf den Grabsteinen. Namen in Ewigkeit oder in ein paar Jahren werden uns unsere Taten einsame Studentenpaare nachahmen. Per Timeline, per den Annalen, per Marken und Klamotten, Ort und den variablen Initialien. Wer greiflich Fleisch ist, die gleich 1 plus 1. Kein Mathe, kein Mathematik, nur ein Tipp und 6 mit 6 richtigen. Nur ein Picknick, nur ein Fick und ein Dinner mit Bisserblitz. Nur chillen mit Netflix, ein Lipstick durchsichtig. Was der Herbst alles mitbringt, diese Nase geht hoch, schwere Luft liegt über uns. Unseren Häusern schwere Luft, weckende Bäume, bevor die Luft klar wird. Vor Kälte zerrissenes Schürz, Streuner, Räuber, heute in blau-rotem Licht Dresden. Heute Dresden Scheune vor dem Scheu. Lebendige Freude, staring into wie alle ums Geld. Wie wir um aller selbst, ich kann nicht was vermissen, ich kann mitnichten. Im Mindestens erleuchtet, sie sagt scheiß Leute, scheiß Freunde. Und sie hasst scheiß Träume. Ich bin einer, der noch eins traut. Der noch eins draufsetzt, ja, noch eins draufsetzt. Bin kein Laufknecht, kein Wein oder von Dornfelder Glätteisen oder Bauknecht, kein Pausengebäck, Snack, ich schau aus und das aufrecht, Grauzone, wo man sich aushält, Ironie, wenn man sich die Grauzonen ausdenkt, das ist für dich Faustrecht, ja. Es sind Pausenplätze und sich lautloser Sessel, die endless fesseln drin aufstrecken, Gigastyle, Elements, Alien, Sideflex. Side-Effects, ich blink links und blick rechts, wo sind all die Krieger hin? Sie sind weg. Schön wachen die alle nur, ich habe Angst vor der Attraktivität, Frau Grüner, denkst du, Mann, ich bin jetzt für dich Majestät, suche, du hast mich reingelegt, dein Fluch liegt auf mir wie Weidennebel, ich dreh mir eine und schlafe fast ein dabei, bin daheim, lieg auf dem gewebgrauen Sofa, denke, was ich für ein Idiot war, höre Tokas Miracle und streichelt die Katze, liegt neben auf dem Schlafsack auf der Matratze, die Katze, die Oprah, hier schmiert, schnurrt, kratzt manchmal, sie Aufdringlichkeit. Doch so leicht wie die Streetart von Banksy. Ich denk nach und stache losgelöst auf ein Portrait von Dieter nur in jungen Jahren. Und die Zeit tritt ab, wie sich Gummis an Dalen, Fahrrad, Bremsbacken und male nach Takten von Materialien. Kratzbäume, die Katze und das Fensterbrett sind seit einem Jahr Freunde. Nixte, wie ich mit mir und meiner Kindheit bin, ne Minderheit nur in einem zwar katzenhaarsträubende Tagträume. Ja, das sind ein paar Parts für meine Freunde.